Der Zwerg hat mir erzählt, der Vöglein stammeln gut zu verstehen, dazu könnte man kommen, wie das wohl möglich wäre. Hei, ich versuch's, sing ihm nach auf dem Rohr, tön ich ihm ähnlich, entrat ich der Worte, achte der Weise, sing ich so seine Sprache, versteh ich wohl auch, was es spricht. Er schweigt und lauscht. So schwatz ich denn los? Die wonnige Weise mir nicht. Vöglein, mich dünkt, ich bleibe dumm. Von dir lernt sich's nicht leid. Nun schäme ich mich gar vor dem schelmischen Lauscher. Er lugt und kann nicht erlauschen. Heida, so höre nun auf mein Horn. Auf dem dummen Rohre gerät mir nicht einer Waldweise, wie sie kann. Verlustige zollst du nun lauschen. Nach liebe Gesellen lock dich mit ihr. Nichts Besseres kam noch als Wolf und Bär. Nun lass mich sehen, wen jetzt sie mir lockt, ob das mir ein lieber Gesell.